Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zu dieser neuen One App a Day SE Folge am 25. Dezember 2015. Ich nehme diese Folge am 23. auf. Sie wird dann automatisch veröffentlicht. Es geht um die Top 6 iOS Apps. Es ist eigentlich ziemlich schwer für mich Top 6 Apps rauszufinden, aber ich habe wirklich versucht, die Apps rauszusuchen, die ich irgendwie auf meinem iPhone am häufigsten verwende. Vielleicht hat ja einer von euch zu Weihnachten ein iOS-Gerät, ein iPhone oder ein iPod Touch oder ein iPad geschenkt bekommen, und die meisten der Apps kann man auch auf dem iPad nutzen, aber wie gesagt, ich nutze sie auf dem iPhone, die Apps, die ich jetzt erwähne. Falls ihr so ein Gerät bekommen habt, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit. Und legen wir mal los mit den Apps. Das wären als erstes Unread, ein RSS News Reader von Supertop. Die App ist gratis, bietet aber In-App-Käufe. Wenn ihr die alte Unread-App schon hattet, dann ist das gratis. Ansonsten kann man bis zu 4,99 dafür ausgeben, und das ist, schöne Sache, oder? 99 Cent spenden oder wie auch immer man das möchte. Es ist eigentlich einem selbst überlassen, wie viel man bezahlen möchte. Aber auf jeden Fall 3,99, wenn ich das richtig sehe. 1.6 ist die aktuelle Versionsnummer, 7,4 MB ist es groß und die Sprache ist Englisch. iOS 8, 9 angepasst, iOS 8 wird mindestens vorausgesetzt, hat schöne Bewertungen. Ist für mich der RSS-Reader der Wahl. Ich nutze es in Zusammenhang mit einem Feedly-Account und das funktioniert wirklich ganz ausgezeichnet. Die zweite App, also nur noch mal ganz kurz, bevor ich zur zweiten App komme, die Reihenfolge, wie ich die Apps hier erwähne, hat nicht wirklich etwas zu sagen, wie häufig ich sie dann doch benutze. Die zweite App ist die Google Plus App. Google Plus, Interessen, Communities und Suche. Gratis App, Universal App, Version 5.1.0 liegt vor und 46,6 MB ist der Spaß groß. Viele Leute sagen ja, Google Plus, das Netzwerk, das Soziale von Google sei tot, ist es in meinen Augen nicht. Ich habe da wirklich nette Kontakte, da gibt es viel Feedback, auch besonders zum Beispiel für Fotos, da gibt es echt tolle Communities, und Google Plus möchte ich eigentlich tatsächlich nicht mehr so gerne wegdenken, obwohl es natürlich auch ohne ginge, aber es wäre schon schade, wenn Google Plus irgendwann die Pforten dicht macht. Bis dahin habt ihr ein iOS-Gerät und seid bei Google Plus, dann ist die Google Plus App natürlich für euch die App der Wahl, ganz klar. Wer ein iPhone hat, der möchte sicherlich auch mal vielleicht Fernsehprogramm, wenn ihr Fernsehen schaut, auf dem Smartphone haben. Und da ist die App der Wahl für mich die App On Air. TV-Programm, Zeitung, App On Air. Fernsehprogramm und Fernsehzeitung für Spielfilm, Serien und Movie. Universal App, Apple Watch App ist verfügbar, 22,5 MB groß, Version 6.1.1 liegt vor. Es gibt, es wird Werbung angezeigt in der App, und ein Jahr Werbefreiheit kostet 8,99, zwei Monate 1,99 €. 8,99 € ist natürlich doch deutlich weniger, als wenn ihr zum Beispiel ein Zeitschriftenabo für eine Fernsehzeitung habt. Definitiv wert. Es werden Trailer zu Filmen angezeigt. Ihr könnt Sendungen teilen über Twitter, Facebook etc. Es gibt eine Übersicht. Ihr könnt direkt irgendwie zu 20.15 Uhr zum Beispiel springen. Zu den einzelnen Fernsehsendungen könnt ihr euch Alarme setzen. Und es werden auch Schauspieler angezeigt. Wunderbar gemacht. Wie gesagt, meine Fernsehzeitungs-App der Wahl auf dem iPhone. Wer ein Smartphone hat, mag vielleicht auch Podcasts hören, zum Beispiel One App a Day natürlich, aber auch zu empfehlen im Technik-Segment, zum Beispiel Bits und so, Oder den Vrindt-Podcast höre ich sehr gerne. Ach, es gibt wirklich viele schöne Podcasts im Verzeichnis. Schaut doch einfach mal nach. Aber auf jeden Fall One Up a Day abonnieren. Bitte einen Smiley dahinter einfügen. Ich würde mich aber wirklich darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Beziehungsweise, wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr den Podcast natürlich wahrscheinlich schon abonniert. Klar. Technische Daten von Pocket Cast. 3,99 billig oder teuer, je nachdem kann man das sehen. Universal App Version 5.0.1 liegt vor, 8,1 MB groß, es gibt keine In-App-Käufe. Als erstes muss ich sagen, die Shownotes zur App sind immer, die Changelogs zur App-Update sind immer geil. Es soll ein großes App-Update kommen für die iOS-App, wohl nächstes Jahr erst. Darauf freue ich mich. Ihr könnt Podcasts abonnieren, anhören. Es gibt eine Up-Next-Playlist, Streaming, Video-Podcast, Audio-Podcast, Streaming oder Downloads. Funktioniert alles ganz toll. Klasse, klasse, Daumen hoch, tolle Optik, erfordert iOS 8.0 oder neue, meine Podcast-App der Wahl. Weiter geht es mit Instagram. Apple Watch App ist vorhanden, gratis App 7.13 ist die aktuelle Versionsnummer, 22,7 MB ist die App groß. Ich glaube, Instagram muss ich eigentlich gar nicht mehr so weit erklären. Das soziale Netzwerk, Bilder hochladen, Bilder liken, Leuten folgen, Hashtags einfügen, kleine Videos teilen. Es gibt eine Direct Message Funktion. Instagram ist nett. Sagen wir einfach, ist nett und schön. Wer soziale Netzwerke nutzt, der kommt wahrscheinlich an Twitter auch nicht so wirklich vorbei. Und da ist momentan immer noch Twitterific 5 for Twitter, meine iOS Twitter-App der Wahl. Universal App, Apple Watch App ist vorhanden. In der Basisvariante gratis 7,8 MB groß. Aktuelle Versionsnummer ist 5.13.4. Sprache Englisch, stört aber nicht. Es gibt In-App-Käufe, alles freischalten, 4,99. Werbung wegschalten, 2,99. Push-Notifications aktivieren, 2,99. Everything, 3,99. Tweet-Translations, also Tweets übersetzen, 2,99. Genau, oder vor einiger Zeit kam die neue Tweetbot-App raus, aber irgendwie wirkt die gegenüber Twitterific tatsächlich immer noch ein bisschen altbacken für mich, obwohl Tweetbot den Vorteil hat, dass sie zum Beispiel natürlich mit der Tweetbot-App auf dem Mac synchronisiert. Es gibt keine aktuelle Twitterific-App für den Mac. Twitterific ist wirklich sehr übersichtlich. Ihr habt Ad-Mentions, Direct-Messages, Suchen, Twitter-Listen, Mute-Filter, etc. pp. Verschiedene Schriftarten, was man eigentlich erwartet. Ein Dark-Theme, ein Light-Theme, also wirklich tolle App, die klasse funktioniert. Meine Twitter-App der Wahl immer noch. Das waren die Top 6 Apps und jetzt kommt noch eine App, die ein bisschen außer Konkurrenz ist, nämlich die App Flow Social von Swarm Company. Ich hatte die App auch schon mal vorgestellt, ganz regulär. Gratis App, 26,9 MB, Großversionsnummer 1.0.0. Ist ein soziales Netzwerk, wo ihr Bilder postet. Ihr könnt auch von anderen Leuten Bilder liken, ihr könnt sie gewissermaßen als Freunde hinzufügen, bis zu 6 Bilder täglich reinstellen und auch Werbevideos angucken. Warum solltet ihr euch Werbevideos angucken? Das ist ein Boost, damit ihr mehr Geld bekommt dafür, dass ihr Bilder liked, beziehungsweise für die Likes auf eure Bilder. Ihr bekommt nämlich von den Werbeeinnahmen einen fairen Anteil der Einnahmen ab. Reich werdet ihr dadurch nicht, aber nett ist es auf jeden Fall. Ladet es euch doch mal runter, ist halt ein soziales Netz, lebt von seinen Nutzern. Wer jetzt damit überhaupt nichts anfangen kann, schön, aber ich habe es neben Instagram laufen und das nicht nur, um ein bisschen Geld zu kriegen natürlich, sondern ihr habt da wirklich nette Fotos teilweise, die Spaß machen anzuschauen. Ja, das war die Folge der Top 6 iOS Apps. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de.